Wir wollten doch mal rebellieren und wirklich niemals resignieren. Doch heute sind wir allein, heute sind wir im Kampf allein. Wir hatten so viel aufgebaut und Freiräume zurückgeklaut. Doch heute sind wir allein, heute sind wir im Kampf allein. Anarchie oder Tod war unser oberstes Gebot. Doch heute sind wir allein, heute sind wir im Kampf allein. Es war eine wunderschöne Zeit, doch heute sind alle nur noch breit. Ja, heute sind wir allein, heute sind wir im Kampf allein. Das Volk ist nicht mit uns gezogen, hat sich lieber selbst betrogen. Heute sind wir allein, heute sind wir im Kampf allein. Das Volk ist schlecht und will schlecht sein, hat ewiglich ein Herz aus Stein. Ja, heute sind wir allein, heute sind wir im Kampf allein. Den Glauben haben wir verloren, wir sind alle umsonst geboren. Heute sind wir allein, ja, heute sind wir im Kampf allein. Ich warte nicht mehr auf die Wende, ich warte nur noch auf mein Ende. Schenk mir noch einen ein, schenk mir noch einen weiteren ein. Zwei Kugeln sind in meinem Lauf, die eine heb ich für mich auf. Die andere Kugel, die ist dein, beim Sterben bin ich nicht allein. Zwei Kugeln sind in meinem Lauf, die eine heb ich für mich auf. Die andere Kugel, die ist dein, beim Sterben bin ich nicht allein.